Die südkoreanische Zeitung Hangyorja forderte am 28. März durch einen Leitartikel, die amtsenthobene Ex-Präsidentin Park Geun-hye gesetzlich streng zu behandeln.